Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe vom Y-Cast, ja? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden uns heute wieder mit ganz viel Gaming, der EM unter anderem befassen und krassen Bundesliga-Transfers bestimmt. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ja, hammer nice. Rainbow Six Siege hat eine radikale Preissenkung vorgenommen. Und zwar wird es ab jetzt ein Starter-Pack geben, was 15 Euro kostet, ne? So. Allerdings beinhaltet diese Starter-Packs ein paar Handicaps oder auch ein paar Vorteile. Du hast nämlich von Anfang an direkt zwei Operatoren. Das ist ein Random-Vorgang, welche du da kriegst aus Rook, Sledge und noch ein paar anderen. die ich jetzt leider nicht präsent im Kopf habe. Dann allerdings, wenn du weitere Operatoren freischalten willst, brauchst du eben nicht diese 500, 1000, 1500, 2000 Renown-Punkte, sondern 12.500, ja, für jeden Operator. Allerdings kannst du, wenn du willst, weil du noch von Anfang an 600 von diesen Rainbow Six Credits kriegst, die freischalten, also zwei Operatoren freischalten mit diesen 600 Credits. Du könntest damit auch irgendwelche krassen Skins freischalten oder so. Ubisoft empfiehlt, aber damit noch zwei weitere Operatoren freizuschalten, um dann vier zu haben. Ubisoft empfiehlt das, ja. Ich empfehle sie, kaufen sie das und benutzen sie das so. Aber wir wollen die Entscheidung ja nicht abnehmen, ich empfehle es ihnen nur. Bei diesem Starterpack wird dann ungefähr von einer normalen Rechnung von ungefähr einer halben Stunde bis anderthalb Stunden gerechnet pro Operator. Und in dieser Starter Edition brauchst du dann quasi, weil du eben diese 12.500 Renown-Punkte brauchst, 15 Stunden, ja? Das würde ich sagen, nochmal ein heftiger Unterschied. Allerdings hast du dann für 15 Euro ein Spiel gekauft und musst dann halt mehr spielen, letztendlich so, ja? Oder du kaufst halt Renown-Punkte und schaltest Operatoren frei, aber dann kannst du auch gleich das Spiel zum Vollpreistitel kaufen. Ich darf meine Aufnahme nur noch 27 Stunden und 8 Minuten machen. Toll. Die DLC-Operatoren kosten natürlich trotzdem 25.000 Renown-Punkte. Ja. Donald Trump ist im Surgeon Simulator implementiert. Jetzt kannst du mit einem neuen DLC, was glaube ich sogar kostenlos ist, also eigentlich kein DLC, sondern ein Update, aber es wird wieder als DLC ausgeschrieben, ähnlich wie bei Rainbow Six Siege, es bisher auch so war, kannst du ihn jetzt operieren, ja? Das heißt, du kannst ihm quasi ein neues Herz einbauen, eine neue Niere, je nach Challenge halt. Und nach Alles Stärke. Klar. Boah, du bringst ihn einfach um. Gibt das extra Punkte, gewinnt man dann? Oder? Ich weiß es nicht, vielleicht, du kannst wahrscheinlich verbluten lassen. Aber ob das, wir podcasten gerade und wollen das einreichen bei einem Unternehmen mit Sitz in Kalifornien. Geil. Ja, ja. Das wird bestimmt was. Hä? Ja. Hä? Ja, wir machen uns gerade eventuell negativ wir äußern uns gerade eventuell negativ über eventuell den nächsten Staatspräsidenten der USA. Wow, ja, ich glaube, aus Amerika hat sich noch nie jemand negativ über eventuellen bzw. aktuelle Präsidenten bzw. Kanzler in Deutschland lustig gemacht. Nee, das machen die auch nicht in jedem Land oder so. Nee. Also ich glaube, das ist sowas ganz Seltenes, das sollte man echt nicht machen. Okay. Ich glaube, der schießt gleich mit Atombomben, wenn er in der Macht ist. Könnte sein. Auf uns einfach. Ja. Pam, Junge. Ja. Nachdem man jetzt auch Donald Trump in Surgeon Simulator operieren kann, kann man sich auch bei Sims 4 operieren lassen, beziehungsweise man kann jetzt seinen Charakter in jedem Format seines Körpers gestalten. Also es gibt jetzt keine Geschlechtergrenzen mehr. Also du sagst, ich baue entweder einen Mann, der hat dann breite Schultern, oder ich baue eine Frau, die hat ein breites Hüftdingszeug. Und du kannst jetzt einfach jedem Geschlecht Dingszeug. Jede Art und Form und Weise geben, jede Stimmlage, jedes Aussehen. Es ist einfach ab sofort alles freigeschaltet für alle. Ja. Wow. Amazing. Als entgegengeben des die wollen halt nicht rassistisch wirken gegenüber. Ja, bla. Ich hasse das ja. Ist genauso wie bei WhatsApp, weißt du, so, juhu, wir haben da einen Daumen nach oben. Und damit der nicht rassistisch ist, machen wir den noch in gelb, hellbraun, dunkler braun und ganz dunkles braun. Weil das da so voll viele Unterschiede macht. Oder wie? Das verstehe ich nicht. Nee, ich auch nicht, aber jetzt gelb oder schwarz ist. Ja, Jetzt versenden natürlich viele Leute ihren Daumen einfach mal in Shorts, um politisch Ja. angepasst zu sein. Und die, die es nicht raffen, schicken ihn weiter in Gelb. Um die News so kurz zu halten wie möglich, erstmal mir gelbe und schwarze Daumen schicken. Ich müsste mir die angucken. Ist es dein Ernst? Um die News heute kurz und knackig zu halten und zu lassen, machen wir noch eine News, und zwar Watch Dogs 2 wurde angekündigt, beziehungsweise es wurde angekündigt, dass es definitiv bei der E3 vorgestellt wird. Der großartige Watch Dogs YouTuber aus der Stadtland Fluss Folge. Hä? Kenne ich nicht. Du hast bei Stadtland Fluss als YouTuber oder als prominenter Watch Dogs geschrieben. Habe ich das? Ja, da wolltest du mich voll betrügen, aber Ey, hat kennst du leider nicht Watch funktioniert. Dogs? Der berühmte Typ. Gibt es wahrscheinlich echt so einen YouTube-Kanal so mit so 24 Stunden Livestream. Du kannst die ganze Zeit offen angucken. Wo gerade dabei sind, schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Hammergeil. Gibt's im Netz auf YouTube. Kann man sich angucken. YouTube Gaming an dieser Stelle, ja. Genau. Es wurde angekündigt, dass Watch Dogs 2 vorgestellt wird. Allerdings ist gleich zeitgleich geleakt, wie eventuell der neue Charakter aussehen könnte. Also relativ casual, ähnlich wie der erste. Mit einer blauen Jacke, einer Basecap, eine Pistole und ein Handy hat der Typ in der Hand. Das ist nämlich ein Screenshot, was ich gerade beschrieben habe, den ein Schauspieler, der an dem Spiel mitwirkt, auf seiner Instagram-Page gepostet hat. Mittlerweile ist dieser Screenshot nicht mehr online. Allerdings hat die GameStar den repostet, so konnte ich mir den angucken. Ja. Wow. Da hat er die Insider-Infos Magic is geklaut. there. So, liebe Leute, das waren jetzt die kürzesten Gaming-News der Welt. Deswegen springen wir jetzt direkt zum Fußball mit einer geilen Jingle. Ja, genau so geht das. Womit fangen wir denn an? Gucken wir uns erstmal Deutschland an, würde ich sagen, oder? Deutschland. Deutschland. Deutschland. Ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt jeden Spieler an, der da drin ist, und wir sagen so, ob der gut ist oder nicht. Oh Oder? ja, stimmt. Es sind ja die, na, wie heißt es denn? Also kannst mich heute absolut Ah, knicken. ich knick dich jetzt, ja. Hast du den Kader gerade da oder soll ich dir kurz einen Link schicken? Kannst mir einen Link schicken, wenn du Lust hast. So, dann haben wir dieselbe Liste. Das hört sich doch schon mal gut an. Oh, alles klar, okay. Bernd Ja, Leno. Bernd Leno ist natürlich ein krasser Spieler. Ja. Ich Also würde mal ich. sagen, können wir mal sagen, Ich gut, dachte. mittelschlecht. Ich würde sagen, gut. Ich habe gerade gedacht, in der Klammer hinter dem Namen steht das Alter. Ja, der ist 12, ja. 12, 1 und 22. Nee, tatsächlich ist das Ding und Leno sind gleich alt. Echt? Genau gleich? Ja, guck doch, da ist Geburtsdatum 92. Also Tatsächlich. nicht genau, aber jetzt Also einen Monat Unterschied. fast einen Monat auseinander. Fast genau. Ja, gut. Ja, ich glaube, über die Ja, mehr als ein. Torwart-Nominierung brauchst du dich nicht beschweren. Also der Kevin Trapp, der jetzt Also. bei PSG spielt, ist halt auch nicht schlecht. Aber der hat wahrscheinlich in den Vorbereitungsspielen nicht so stark gespielt. Das Ding, vielleicht sollte er einfach nur Spielpraxis. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist einfach, dass egal wer da mitfährt, selten spielen wird. Ja, Wenn ist die überhaupt. Frage, ne? Kann halt immer mal passieren. Ich meine mich zu erinnern, dass er alle Spiele der WM gemacht hat. Stimmt Ja, das? klar. Ja, ich meine, man wird jetzt nicht großartig wechseln, denn es geht ins Spiel um Platz 3 oder so. Da wird schon nochmal einer von denen spielen. Aber an sich wird schon erstmal neuer spielen. Aber es kann ja immer sein, also so ein Turnier passiert schnell, dass sich mal einer verletzt und plötzlich sieht alles anders aus, weil du direkt weiterspielen musst. Na gut. Erkältet sich einfach und Schluss ist, ne? Aber mit den Torwart-Nominierungen komme ich ganz gut klar. Okay. Womit ich viel Jerome weniger Boateng. klarkomme, ist mit der Abwehr. Da ist Boateng, ist klar. Dann Emre Can, Jonas Hector und Antonio Rüdiger. Sind Und so meine Mustafi und Hummels Kritikpunkte. und Höwedes, ja. Ja, genau, aber nee, ich habe gerade die angesprochen, bewusst, die ich nicht verstehe. Deswegen hast du mit Boateng angefangen. Ich habe ja gesagt, Boateng ist klar und dann Emre Und du hast Can. dir erwähnt. Jonas Hector Ja, ich und weiß, Can Antonio Rüdiger. kann ich mich nur an die Bayern-Zeiten erinnern. Der war schon gut, aber er hat da immer im Mittelfeld gespielt, deswegen ich weiß nicht. Der soll ja als rechter Verteidiger, als Ja, Backup fungieren. Das kann ich nicht stimmt. nachvollziehen. Tut mir Ja, leid. warum nicht? Wen würdest du denn lieber mitnehmen? Keine Ahnung. Ich finde ja gut, dass er den Rudi nicht nominiert hat, Ja, das ist, letztendlich. in Deutschland hast du die Außenverteidigerposition, hast du halt einfach keine, der spielen kann. Und Ja, dann mit Dreierkette spielen. würde ich jetzt eher einmal lassen bei der WM, aber. EM, aber ja. Tatsächlich mit variablen Außenspielen, wie ich das dann bei FIFA mache. Aber du machst eine Viererkette mit Innenverteidigern wie bei der WM. Ja, vielleicht wird er das ja auch machen. Ja, aber du nicht mit Emoton. Naja, aber ich würde schon sagen, dass er Boateng hinstellt, dann daneben Hummels, dann Mustafi und Höwedes meinetwegen wie die Außen. Und wenn er ein bisschen offensiver spielen will, dann macht er halt Rüdiger oder Hector auf die Außen oder Can. Na Das gut, ist schlecht. das muss ich mir anschauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall an sich Abwehr relativ solide mit Hummels und Boateng in der Innenverteidigung ist natürlich stark, ganz klar. Und den Rest muss man, glaube ich, gucken, wie sich das entwickeln tut. Tutet. Tut und tut, ja. Tutet, tutet. Ja. Mittelfeld: Julian Traxler und Sami Ja. Khedira, Joshua Kimmich, Toni Ja, Kroos, warte, fang Thomas nochmal von Müller. vorne an. Du musst jetzt nicht 20 Leute vorlesen. Warum nicht? Ja, Man weil will dann, aber. wow, ja, dann gibt es den und den. Du bist ja mal Traxler, ja, nein, ich weiß nicht. War in letzter Zeit gut genug. Ich hätte Kann ich nicht mitgenommen. einschätzen. Ich hätte mitgenommen. Also, wie viele Ich Tore hätte hat er auch jetzt ganz nicht geschossen, aber ehrlich, man hat vielleicht mehr Erfahrung als zum Beispiel Brandt. ich hätte einen Schürrle rausgelassen und einen Kruse mitgenommen. Auch wenn Nee. der irgendwelche Pimmelfotos gepostet hat. Und 5 Milliarden Euro gefühlt Im irgendwo mal Taxi irgendwo verloren verloren hat. hat. Jetzt nicht nur einmal, sondern zweimal. Mein Von der Gott. Zeit dann so insgesamt stark. Von daher. Nee, aber Kruse ist, keine Ahnung. Hat er irgendwann mal was gerissen? Wie heftig, die EM geht einfach jetzt dann los am Wochenende. Am kommenden. Khedira ist stark. Ich glaube auch, dass der erstmal EM. Kapitän ist. Er hat Oder? bei Juve ganz stark gespielt, ne? Echt starke Saison. Also, Ja, das würdest du kann jetzt nicht sagen, kommen. dass er erstmal Kapitän ist? Um auf meine Frage zu antworten. Ja, wobei, der Schweini ist ja mitgefahren. Ja, klar. Warum sollte der nicht Kapitän spielen? Ja, weil er jetzt so viel auch nicht gespielt hat in den letzten das Spielen. Naja, okay. Ja. Könnte ich mir Der wird vorstellen, auch auf jeden erstmal Fall. nicht komplett spielen Den und. Sami Ja. Ist halt die als Frage guten eigentlich Sechser. neuer oder er oder. Ja, eher, ja, die Jetzt hat beiden. der Boateng ja auch mal die Binde gehabt, ne? Nee, Boateng. Aber ja, glaube ich jetzt nicht. Während dem. Weil dann gibt es noch. Wer ist noch Mannschaftsrat? Müller? Und noch jemand, habe ich aber vergessen. Ja, Müller Kimmich, als würde ich sagen, Kapitän ist ist. eine gute Entscheidung. Der kann auch noch eine Abwehr spielen. Guck Stimmt, als mal. Innenverteidiger. War auf jeden Fall eine Option auch. Über die Außen weiß ich Innenverteidigung. nicht, habe ich ihn noch gar nicht gesehen. Kroos weiß ich gar nicht so gut, aber bei dem läuft, glaube ich, auch immer noch. Also der hat ja als einziger deutscher Spieler, glaube ich, zwei Champions League-Titel geholt. Also mit verschiedenen Vereinen. Ja, Das finde kann ich halt sein. heavy. Also beim Aber Real jetzt dann. jetzt insgesamt nicht. Oder? Weiß ich nicht. Aber Mit drei kann sein. Also Vereinen? in der Ich glaube kürzeren schon. Vergangenheit ja schon. Müsst jetzt mal gucken, ist wieder gefährliches Halbwissen. Aber ich meine, ja, kommt doch immer Was drauf an. glaube ich auch gefährliches Halbwissen von Jogi Löw war, Lukas Podolski mitzunehmen. Ja, wie wär's, wenn wir immer noch der Reihe nach durchgehen, wie wir schon die ganze Zeit machen, oder? Entschuldigung, habe ich ihn jemanden übersprungen? Ja, Müller, so zwei davor, Der ist, ist glaube ich, safe, nicht ja. diskutabel, oder? Also. Ja, der hat die, ja. Keine Ah, Ahnung, ja. mal gucken. Er ist Auch ein wichtig. Kandidat für Torschützen-Dingsliste mal wieder. Je nachdem, wie Weiß es ich im noch Sturm nicht. aussieht. Ich glaube, dass der Gomez eskalieren wird oder richtig abkacken wird, aber da kommen wir später dazu. Ja, je nachdem, wie es mit den Stürmern aussieht. Genau deswegen habe ich das gesagt. Ja, Özil, weiß ich Fette nicht. Saison gespielt bei Arsenal. Ja, aber es Seit ist halt, langem mal wieder wie eine man sagt, Fette. Özil ist immer ein Spieler, wenn die Mannschaft gut spielt und die Mannschaft gut drin ist, dann spielt er richtig gut und wenn es halt nicht so gut läuft, dann habe ich da lieber einen Schweinsteiger stehen, der um alles kämpft. Vorne? Ja, was heißt hier vorne? Wenn halt nur Naja, zehn Mann Özil gegen ist ein 11 Mann klassischer kämpfen, ist immer noch Zehner. schlechter als, es ist ja erstmal darum, geht ja nur darum zu kämpfen. Das ist ja im Mittelfeld irgendwie, also ist ja jetzt ja egal, ob es jetzt ZDM oder ZM ist. Ja, okay. Und Ja, aber wenn jetzt der dann kommen wir halt zu Lukas verschwindet, ich meine, Podolski. wenn er dann verschwindet, das ist ja so eine Sache. Lewandowski ist auch ein Spieler, jetzt bei Bayern zum Beispiel oder in der Bundesliga, der in manchen Spielen einfach nicht auftaucht, aber dann halt einmal da ist und dann das Ding macht. Das reicht ja auch, aber so ist es bei Özil, glaube ich, meistens nicht. Dann Dass der ein Tor macht, Podolski. ist, glaube ich, so relativ selten. Podolski. Der wurde als Maskottchen bezeichnet auf Pressekonferenzen, hat sich dann gewehrt natürlich, finde ich unverschämt, bla, dies, das. Aber irgendwie sehe ich ihn auch ein bisschen in dieser Rolle. So cool er auch ist und so witzig er manchmal die Sprüche bringt. Fußballerisch ist, glaube ich, ganz schön der Ofen aus bei dem. Ist halt die Frage, inwiefern du das jetzt sagst. Ich meine, bei der WM hat er ja auch geholfen, angeblich, und auch, keine Ahnung, Mertesacker oder so. Hat jetzt ja nicht unbedingt, ja, hat am Anfang gespielt, dann eher nicht, aber ich meine, keine Ahnung. Oder Ich bei der finde WM noch find es dabei? vielleicht die bessere Entscheidung gegenüber Brandt. Gegenüber Brandt? Ja, das Weiß ich wäre nicht. ja so Der Brandt ist halt so einer, dieselbe. der will sich doch bestimmt jetzt beweisen. Belarabi auch. Ja. Nein, also Ja, will Belarabi er auch sich noch zu viel. beweisen? Will er selbst ein Tor schießen und denkt nicht an die Mannschaft? Kann auch sein. Das ist so der Punkt. Muss man natürlich gucken. Und ich glaube auch, dass Jogi Löw gerade in der Vorbereitung sich da Gedanken gemacht hat, geguckt hat, was die so machen, wie die agieren. Und sich dann ko konkret entschieden hat, Reus ist nicht dabei, können wir an dieser Stelle ja mal ansprechen, der auch auf jeden Fall auf dieser Position fungieren würde. Wegen einer Verletzung. Ich glaube, das ist richtig heftig für den. Weil schon die WM Cup verpasst hat und Ja, aber ich ist ja glaube. bei Gündogan genauso, oder? Hat er die WM auch verpasst? Ich glaube schon. Also hat die für sich gespielt. Da hat er, glaube ich, aber noch eine Verletzung auch im Länderspiel sogar gehabt und konnte ein ganzes Jahr nicht spielen und hat halt gehofft, mitkommen zu können noch, aber hat es nicht geschafft. Ich glaube, war das, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Dann Sané. Mal gucken. Finde ich nice. Muss ganz ehrlich sagen, wenn der sich noch entwickelt. Ist halt so die Sache, du musst halt immer jemanden mitnehmen, weil WM 2010 war ja genau so ein Jahr. Die ersten Spieler konnten wieder nicht mitmachen, so Ballack oder so. Ist halt ein Umbruch, Lahm ist nicht dabei jetzt so in dem Sinne, dann müssen mal junge Spieler kommen und plötzlich spielt dann Neuer und Müller, die jetzt so mit die wichtigsten Spieler der Mannschaft sind. Und dann also kann sich da natürlich schon was entwickeln. Klar, auf jeden Fall. Ich kann mir, also gerade Kimmich, Weigl und Sané, finde ich, sind richtig konkrete und gute Entscheidungen gewesen. Richtig konkret ist auch sehr geil. Konkrete Entscheidung. Das ist dann Richtig, Schüler auch eine konkrete richtig, Entscheidung. richtig nice Entscheidung auf jeden Fall gewesen. Feier ich komplett. Also gerade Sané hoffe ich immer noch, dass der sich irgendwie entwickelt. Und ich feiere auch Weigl und Kimmich. Schon lange, weil er Joshua heißt. Der hat es geschafft in seinem Leben. Ja, Also ist hat Schüler auch alles eine erreicht. konkrete Entscheidung. Ich weiß nicht, ob Schürrle eine konkrete Entscheidung ist, weil Schürrle ist halt echt so, ja, der hat das WM-Tor vorbereitet, also deswegen feiern wir den alle. Aber irgendwie ist er doch absolut keine Konstante mehr im Vergleich zu früher. Also. Ja, aber wen würdest du jetzt lieber mitnehmen? Weil ich finde, klar, ist es immer schwierig und er ist auch ein Spieler, der manchmal einfach verschwindet. Aber zum Beispiel im Spiel gegen Algerien war schon wichtig, da am Ende nochmal in der Verlängerung nochmal anzuziehen und dann doch nochmal ein Tor zu schießen, um dann weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob ich das unterstützen würde. Also, ich hätte lieber einen Brandt in der Mannschaft gesehen Wie als einen Schürrle. Brand. Ich bleib dabei, ja. Nee. Der hat so eine solide Saison gespielt bei Leverkusen. Ja, aber Und ich am meine, wenn Anfang auch Schürrle ein mal bisschen zeigt, was er weggetaucht. kann, dann. Wenn. Aber das Fragezeichen hast du hinter Brandt auch. So wie hinter Ja, bei Schürrle. Brand hast du jetzt nur, er hat die letzten 10 Saisonspielen gefühlt, jedes Mal einmal getroffen. Ja. Ja. Das Es ist ist doch schon mal natürlich so eine eine gute Nummer, aber man Ausgangsposition. weiß es halt nicht, keine Ahnung. Vielleicht Vielleicht macht passt der er ja Schürrle jetzt auch ansonsten. Torschützenkönig bei der EM. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann es mir schlecht vorstellen. Schweinsteiger, weiß nicht, wie es mit der Verletzung ist. Ich weiß auch nicht, hat er denn gespielt überhaupt im letzten Testspiel? Nee. Gar Ja, nicht lass mich oder nicht ein lügen, ich glaube bisschen? nicht. Ich gucke das mal nach. Aber ich glaube nicht. Warte. Sieht nicht so aus, ne? Weil ich habe irgendwie einen Ticket gelesen, es reicht halt nicht für Doch, 90 doch, doch, Minuten. Er doch. Er müsste kam irgendwann in mal der gespielt haben. 68. Minute für Groß. Ja. Ja, weiß man natürlich jetzt Naja. nicht. Aber ja. Da sehe ich Weigel. gerade. Achso, Ja. Was Weigel. siehst du gerade? Ich sehe gerade, dass der im Testspiel gegen Ungarn jetzt schon mal den Höwedes auf der Außen getestet hat. Dann mit Rüdiger im Zentrum, zusammen mit Boateng und Linkshektor. Naja, also Dings auf der Außen hat er ja vorher schon, also Hören wir das? weiß er ja, es funktioniert. Weil er Na. rechts, warte, nee, links gespielt immer. Ich Eigentlich meine, du links kannst auch gespielt. Boateng rechts spielen lassen. Ganz Muss rechts? nicht. Boateng kannst du rechts spielen lassen. Er hat früher auch immer mal rechts gespielt. Interessante Entscheidung wäre das, wenn das so ist. Ja, also eher als Hummels natürlich. Ja, gut. Das Weigel. wahrscheinlich Weigel, starker Das Mann. weiß ich nicht. Ich feiere den Typen. Also, der kam von 1860 und hat sich bei Dortmund innerhalb von kürzester Zeit als fester Stammspieler, feste Größe auf dem Sechser etabliert. Und das finde ich halt krass mit seinen 20 Jahren, wie er da echt, wie er da echt Ja, resided. klar, also ich meine, Ey, guck mal, der kam jetzt im Sommer und hat ja. 30 Spiele für Borussia Dortmund gemacht in der Bundesliga. Also, der hat 4 Spiele ausgesetzt in der ganzen Saison. Das sagt doch was Ja. aus, oder? Mit 20 Jahren. Ja, klar. Aber kann halt auch daran liegen, dass Dortmund keinen besseren hat im Moment. Einen besseren Sechser? Ja. Gute Frage, nächste Frage, ich glaube. Warte Also, mal. ich meine, Gündogan ist ja noch, aber der wechselt jetzt, Der ist ja ja, schon weg. aber, ja klar, aber der hätte ja noch spielen können in der Saison, aber der Stimmt. war wahrscheinlich wieder verletzt, ne? Weil er jetzt auch verletzt ist, würde er auch verletzt gewesen sein. Und ansonsten, keine Ahnung, Bender hat immer mal Innenverteidigung gespielt und dann, Stimmt, gut, ich meine, dadurch, dass Bender Innenverteidigung gespielt hat, ist es natürlich. ist das nicht schlecht, ist halt die Frage, vielleicht will er einfach nur absichern, falls Schweinsteiger nicht spielen kann, dass Groß eher eine offensive Rolle übernehmen kann und Khedira nicht allein dann auf dem Sechser ist. Ja. Wenn er nicht unbedingt Kimmich testen will oder so. Kann man natürlich auch machen. Fahrheiten. Und im Sturm? Im Sturm Gomez Gomez und und Götze. Götze. Mario und Mario. Mario G. Punkt. Ich habe auch gerade jetzt ans Alter gedacht, weil, ich meine, so ganz abwegig ist es ja nicht. Also schon. Was denn? Jetzt, ich habe jetzt gerade ans Alter gedacht. Bei den Klammern. So wie du am Anfang. Naja. Aber halt 12 und 1 ist halt abwegiger als 23 und 19. Aber der Gomez ist ja schon ein bisschen länger dabei und auch Götze ist ja jetzt Die schon. Götze ist auch keine 19 mehr. Nee, da Das ist, da, wüsste bei ich. dem, der ist eher 23, 24. ja. Ja, aber Gomez hat stark wieder gespielt und ich weiß, eure Familie hält nicht viel von Götze, aber. Er wird noch Warum? was reichen. Warum? Reißen, meine ich. Warum? Naja, was du und dein Vater so erzählt haben. Ja, nee, da kann ja gar nichts mehr. Warum wollte der mit zur EM fahren? Tatsächlich haben es meiner Meinung nach andere Menschen in der Bundesliga mehr verdient als Naja, wer Götze diese denn? Saison. Och, ein Bellarabi Nee. hat echt Nee. stark gespielt. Nee. Nee, Doch. nicht diese Saison. Also, der hat natürlich Stärke gehabt. Ja? Naja. Na dann. Und das ist ja noch was anderes. Also, Berabi ist ja eher ein Flügelspieler. Und er hat, glaube ich, einfach nur versucht, noch irgendwas, was ansatzweise im Sturm spielen kann, mitzunehmen. Tatsächlich gibt's. Er hätte noch Kruse mitnehmen können. Aber ich glaube, da hat er ja nicht so viel Lust drauf gehabt. Und Kießling hat auch nicht so viel gespielt diese Saison. Und dann wird es da knapp. Ich meine, der Klose. Also auch irgendwann 40, ich weiß ja nicht. Wie alt ist der? 8, 39 Klose wahrscheinlich, ne? kannst du nicht mitnehmen. Ja, nee. Ach, Götze, bestimmt keine furchtbare Entscheidung. Ja, also ich glaube jetzt aber. Ja. Also alles in allem würde ich sagen, okay, man kann da einfach eine ganz stabile Elf draufbauen, kann aber auch eine relativ junge Elf draufbauen, je nachdem, wie es läuft. Was sind denn noch so deine Favoriten? Erstmal so ganz grob einfach nur auf den Titel. Bei Wir der können uns ja gleich WM die einzelnen Gruppen nochmal angucken. Frankreich und Frankreich, ne? England. Frankreich und Frankreich und England England. sind in meinem Kopf ganz vorne mit dabei. Ja. Wir können ja ganz kurz einfach mal über die Über die Kadertrümmer Kader drüber gucken. klatschen? Warte mal, pass auf. EM. Bitte, Warte, ich. schneller. Frankreich, ich hab. Was ist mit meinem Internet gerade? Achso, du lädst nur. Im Tor. Hugo Lloris bei Frankreich. Stabil, stabil. Ich habe mich früher mal darüber aufgeregt, als der noch besser war als Neuer. Als der einer der besten Torhüter war. Mit Der Casillas. Lörres. Ja, Lloris. Und Neuer so richtig schlecht war, obwohl Neuer damals schon richtig cool war, also richtig gut war, als er zu Bayern gewechselt ist. Und einfach Steve Mandanda. Was ist das denn bitte für ein Torhüter-Double? Also egal wer das spielt, da steht auf jeden Fall Qualität zwischen den Pfosten. Ja. Aber ähnlich wie bei Deutschland. Den Costil, Jalit. naja, kann man mitnehmen, ne? Jalit kommt mit. Nein. Geil. Doch, natürlich. Das ist so eine Christopher Karte, die siehst du Jalit. halt bei jedem FIFA ganz am Anfang in deinem Starter-Pack, so als erste Goldkarte. Jalit! 75. Bester Mann. Koscielny ist auch stabil, würde ich Laurent sagen. Koscielny, ja, klar, hier Sanja. Mangala, Sanja, Rami von Sevilla Ja, ist ist dabei. okay. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, ich weiß nicht, wer spielt denn da Außenverteidiger? Da kenne ich mich nicht so aus bei denen. Ach so, Sanja spielt auf jeden Fall Außenverteidiger, Sanja ist Jalit. okay. Ja, Stimmt, der spielt bitte. Rechtsverteidiger, ne? Rechtsverteidiger. Dann Hm, ja, Patrick dann würde ich Evra sagen, auf ist die, links. also die ist jetzt ungefähr genauso gut wie die Deutschen, würde ich sagen. Es wird darauf hinauslaufen, dass. Aber die Deutschen haben halt stärkere Innenverteidiger und die Franzosen, glaube ich, besser mit die ganze Reihe mit Außenverteidigern. Sanja auf rechts, Evra auf links und Jalit als Ersatz für jeweils die eine Naja. Position, wenn einer verletzt wird. Und ansonsten Umtiti auch nochmal für die Innenverteidigung. Stark. Ich würde sagen, die Außenspieler sind da ein bisschen stärker, obwohl Boateng und Hummels schon die Dafür Weltspitze der Innenverteidiger sind. sind die Innenverteidiger einfach nicht so krass. Wobei Ja. Koscielny natürlich ein stabiler Ja, klar. Typ Also ist. das ist, würde ich sagen, eine solide Abwehr. Im Eben. Mittelfeld relativ wenige Nominierungen dafür, ganz viele im Sturm. Im Vergleich zu Deutschland jetzt. Aber ist auch krass, wenn du anguckst hier. Mittelfeld, Pogba, würde ich Kanté. sagen. Und Kanté. Schneiderlin. Schneider. Echt? Oder? Kanté von Leicester? Obwohl, Matuidi, ja. Matuidi ist auch noch Matuidi. stark. Dann, wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal. Kanté von Leicester City. Ultra starke Saison gespielt. Ich glaube, nur deswegen ist er nominiert worden. Krasser Typ, ja. Und natürlich der Sturm unglaublich. Auch dominiert von der Premier League, ja. Mit Payet, Martial und Olivier Giroud. Drei Spieler aus einer Liga, die da auf jeden Fall gesetzt sind. Und Coman aus der Bully, klar. Ja, das Stark ist aber dann eher gespielt. der Flügel, könnte man fast Mittelfeld sehen, je nachdem, aber wahrscheinlich ist das so eher so eine Dreier-Sturmkette, wie du immer gerne hast, mit linken Stürmern bzw. linken Flügelspielern. Ja, Jetzt im Falle von das ist ganz Coman. nice. Mit Coman und vielleicht auf links Payet. Spielt linkes Mittelfeld. Mittelfeld bei seinem Ist die Verein. Frage, wen stellt man im Sturm, ne? Giroud? Und dahinter Griezmann wahrscheinlich. Bei West Ham spielt er, genau. Das Mittelfeld bei West Ham. Hat er auch so im Kopf. Und Giroud vielleicht in Sturm, vielleicht aber auch einfach Griezmann. Ich hab's gerade Griezmann. gesagt. Griezmann. Giroud und Griezmann dahinter. Achso, ich dachte Gignac. Vielleicht einfach André-Pierre Nee. Gignac. Aber Gignac. Griezmann hat sich ja, wann war das? Bei irgendeinem Turnier. Rausgedingst. Der war irgendwann mal richtig gut. Wann war denn das? Wo er so heftig war, war es mal in der Champions League. Weiß es leider gar Nee, nicht. das war bei der WM. Deutschland hat doch gegen Frankreich mal gespielt, oder? Im einen Spiel haben sie, glaube ich, Ja, 1-0 da hat gewonnen. Hummels 1-0, Da war also 1-0 Griezmann, geschossen, genau, glaube da war Griezmann relativ stark in dem Spiel. Da erinnere ich mich. Dann hast du Scheinbar gesagt nicht England, gereicht. ne? England, ja. Checkst du bestimmt wieder einen Link, oder? Kann ich natürlich machen. Du kannst aber auch theoretisch einfach oben England in den Link einsetzen, glaube ich. Echt? Weil, guck mal, da steht ja immer nur Deutschland, Frankreich, England. Torwart, Joe Hart, ist okay. Klar, dann Forster und Heaton. Heaton, der liegt Ja, gut. England enttäuscht, das ist immer so eine Sache. Also Ist immer okay, sag ich mal. Also ist jetzt okay für England, aber Hart ist jetzt kein schlechter Mann. nee, er hat auch schon ein paar Sachen reingelassen. Naja. Ja, nicht jeder Torwart. Abwehr, Cahill, absolut nicht nachvollziehbare Bester Mann. Entscheidung. Nathaniel Klein. Hier von Liverpool, geiler Mann. Dann Rose, Smalling. Abwehr ist nicht so stark. Und Walker. Naja. Ist nicht so Die stark. Innenverteidigung ist ganz schön schwach bei England. Im Vergleich zur Da ist, Außenverteidigung. ja, klar. Also würde Also, ich sagen, Klein, Walker. Wobei Smalling hat eine starke Saison gespielt jetzt. ich würde doch so sagen, dass Deutschland Verteidigung der besser ist. In Das Verteidigung zwar auch. bestimmt, ja. Ich glaube, bei England macht das ganz klar der Sturm aus. Mittelfeld ist da eigentlich jemand. Henderson. Henderson, na gut, Dier Lallana. hat eine starke Saison gespielt. Milner, Sterling. Ah, also ist stabil, ist okay. Kann man Henderson hat auch machen. gegen Dings gut gespielt, gegen Deutschland. Und ansonsten hier: Harry Kane, Marcus Rashford, Wayne Rooney, Daniel Sturridge und Jamie Vardy. Das ist der Rooney englische spielt Sturm. nochmal. Das ist der englische Sturm, Alter. Aber What Vardy ist, the glaube ich, so der fuck? Top-Torschütze von England. Nee, hier Harry Kane, aber eindeutig. Ja, in der Liga schon, aber ich glaube nicht, dass es das, dass das so bei der EM funktioniert. Weißt du, der hat einfach nur gelackt diese Saison. Nein, das nicht, aber das ist jetzt nicht der. Aber selbst wenn nicht, gibt es noch einen Sturridge, einen Marcus Rashford, der eine Ja, ich würde unglaubliche trotzdem sagen, erste Saison Vardy. gespielt hat. Ja. Jamie ist am Start. Auf jeden Fall. Krasser Typ. Einfach wegen der Spielanlage, ja. Dann, wer hätte man noch auf dem Zettel? Vielleicht einfach die top-europäische Also Mannschaft Italien, Spanien, die ne? Spanier kann man sich mal angucken, aber lol. Hup, schraub, schraub. Ich habe Spanier geschrieben. Hört Ja, man aber es das stimmt laut? auch nicht diesmal. Diesmal steht das Spanien im minus 932. Was scheiße, Finn. Ich hab's dir geschickt. Alles deine Schuld. Casillas. Iker Casillas. Wie alt bist du denn jetzt? Das ist, nee, 9, nee, nee, nee, der ist 19. aber niemals die Nummer 1 da. Der wird definitiv der Real spielen. Ja, klar, aber der ist dabei. Und der steht jetzt Ja, da noch drin. mitgenommen hätte ich ihn, glaube ich, auch. Allein Mitgenehm. wegen der, Stimmt. mitgenehmt. Butt hat auch noch gespielt zu so einem 10. Wegen der Erfahrung einfach und dem Wert, der er trotzdem für die Mannschaft hat. Ja. Das ist, glaube ich, so, wie du mit Podolski mitnimmst. Cesar ist dabei. Nee, Cesar Cesar. Azpilicueta. Azpilicueta. Und Marc Marc Bartra, der neue Bartra. Dortmunder Innenverteidiger, der Hummels ersetzen soll. Krasser Scheiß. Dann Hector Bellerin von Arsenal bei FIFA, der patentste Warte, Außenverteidiger. stopp. Was? Azpilicueta, Außenverteidiger. Linker Verteidiger. Bellerin, Außenverteidiger. Rechter Verteidiger. Jordi Alba, Linker Außenverteidiger. Verteidiger. Juan Fran, Rechter Außenverteidiger. Verteidiger. Und dann Piqué und Ramos in der Mitte. Ja, und Mit Marc Bartra. Bartra Also drei als Ersatz. Innenverteidiger und ein paar mehr Vier Außenverteidiger. Außenverteidiger. Ja. Also da könnte es in der Mitte eng werden, Ich finde wenn sie das ganz nicht schön einfach smart. Ich ZM hätte gut. das ganz ehrlich ähnlich gemacht. Ich hätte das ganz ehrlich ähnlich gemacht mit der Nominierung. Auch Spanien, starker Kader, reicht halt leider einfach nicht. Ja. Ich weiß nicht. Was? Der hat den Costa nicht nominiert. Diego Costa ist nicht bei der EM dabei. Ist der Spanier? Ja. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Da war er einfach zu schlecht. Spanische Warte. Fußballnationalmannschaft, du hast recht. Diego, das war Costa. Ja. Da ist ein Weiß nicht. Bild in einem brasilianischen Trikot von ihm. Aber eigentlich ist er Spanier. Nee, er stand eigentlich auch da. Weil wenn du nach dem Namen googelst, hast du ja recht, im Fenster steht spanische Nationalmannschaft und hier Verein gedünst. Ja, guck. Thiago ist noch mit dabei. Aber er ist in Brasilien Ansonsten, im geboren. Mittelfeld ist echt Ah. Iniesta, Fabregas, Fette Busquets. Sache. David Silva, Das ist Thiago, schwierig. gucke. Warm, Iniesta, Junge. warte, hat Iniesta nicht aufgehört? Vielleicht gab es ein krasses Comeback nochmal. Ich weiß es nicht, ich glaube eigentlich nicht. Der ist 84 geboren. Ich glaube, der hat gesagt, er will seine Karriere nicht so beenden. War das nicht so? Hat keine Ahnung. Xavi hat aufgehört. Der hat auf jeden Fall aufgehört, ja. Aber hier 84, 87, 88. Soriano ist 84. Bruno Soriano, wer ist Die das? sind alt, aber die sind doch trotzdem geil, Alter. Guck dir mal, kennst du dich Bruno Soriano? Hier von. Ich kann mich nicht mehr. Also, ich habe den Namen schon gehört, aber. War es Villarreal? Nee, ich glaube, war nicht Villarreal. Keine Ahnung, jedenfalls, der erste ist das ältere Mittelfeld da. Also, das ist. Doch, Ja, muss man mal gucken, wie es Villarreal. läuft. David Silva ist auch noch dabei. Also, das ist noch das Alte. Mit Thiago ist das einer der stärksten von den bisschen jüngeren. Vielleicht mit Koke. Aber Koke ist auch schon 92. Nee, der ist ein Jahr älter als. Nee, ein Jahr jünger als Nee, ein Jahr Thiago. älter. Nee, ein Jahr jünger. Selbe Gedankengang wie ich. Bei Sturm, ich weiß ja nicht. Aduriz, Morata Guck mal, hat aufgehört gespielt. Bei Pedro Nolito, die sind alle alt. Vor allem alles keine zentralen Aduriz, Stürmer. 81 geboren. Ja, Aduriz sowieso so ein Sack, das ist wie Klose vom Alter. Scheiße, Mann. Also das Aber ist ziemlich alter der ist halt Kader. einfach Torschützenkönig in der BVA gewesen. Nee. Nee, ich laber Bullshit, natürlich Suarez. Aber der war fett dabei bei Bilbao spielte er, ja. Und da hat er richtig viele Tore geschossen. Würde ich sagen, gucken wir uns zum Ende nochmal kurz Italien an, oder? Ja, komm auf jeden Fall Weil es ist nochmal noch eine hoch. starke Mannschaft. Ganz kurz im Tor Buffon. Der wird auch noch spielen, ich meine. Keine Ahnung. Marchetti hat da, Ist glaube ich, ein bisschen verkackt. Ich glaube, der wird Biest nicht reinkommen. einfach. Ja, Sirigu Und könnte, glaube Sirigu. ich, einfach noch. Sirigu, ja, Ich Sirigu wäre glaube, dann wenn was mit zweiter. Buffon passiert, irgendeine Ein Verletzung oder so, Sirigu. dann wird Sirigu im Tor stehen. Das Witzige ist, die sind alle, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob dieser Marchetti noch mal irgendwann spielen wird. Wahrscheinlich nicht. Kann man von ausgehen. Vasagli, Bonucci. 1, 2, 3, 4, 6 Abwehrspieler nominieren. Really? Was Ja, ist das vor allem mit. alles Innenverteidiger. Nee, Damian ist rechter Verteidiger. Also, vielleicht sollten die mit Spanien zusammen eine Mannschaft bilden, dann ist gut. Warte mal, was bitte? Der hat fünf Innenverteidiger nominiert und einen Rechtsverteidiger. Ja, vielleicht spielt ein Außenverteidiger Innenverteidiger außen oder so. Starke Sache. Keine Auch Ahnung. Bonner ist nice. Hatte ich bei FIFA immer. Mittelfeld, De Rossi, Thiago Motta. Candreva. Florenzi. Alt. Paolo. Suraro. Naja. Schon bessere Kader gesehen im Ja, Mittelfeld und gerade vorne in Spanien. El Shaarawy, Der der ist nicht schlecht. büchert nochmal auf bei AS Rom ein bisschen. Dann Immobile, der war komplett Was missverstanden. heißt nochmal? Graziano Ple. Hä? Der war doch bei Monaco auch schon richtig gut. Ja, ich dachte, du meinst es jetzt vom Alter her, weil so alt ist er doch nicht. Nee, Ein aber paar der hat zwanzig. den Formtief bei Monaco, ist jetzt Ja. bei AS Rom und da Ja, eskaliert er Immobile, wieder. der hat, dem hat der Wechsel nach Deutschland nicht so gut getan. Nee, seitdem crappt er irgendwo rum in den Ja, halt in letzten. Deutschland auch. Der hätte besser bleiben können. Das ist so ein Spieler, der hätte aber nicht wechseln dürfen. Wie Aber heißt der weißt du halt noch? nie. Na, komm schon. Mkhitaryan hat ja auch noch ein Jahr gespielt jetzt, obwohl er in dem ersten Jahr ziemlich scheiße war und ist jetzt halt erst explodiert. Vielleicht wäre es mit Immobile auch so gewesen, vielleicht aber Nee, auch gar nicht. Weißt du nicht. Also, Mkhitaryan hat ja auch seine Heldenmomente gehabt. Und es war ja bei Lewandowski und bei. Wie war es noch? Also, es ist bei meisten Dortmund-Spielern, die wechseln erstmal so, dass die nicht so stark sind. Aber würde ich sagen, es sind die Götze. Top-Mannschaften. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach nochmal, ja, wenn es nicht so lenken würde, einfach mal die Gruppen an und sagen einfach mal, wen wir denken, wer weiterkommt. Ich habe hier schon mal einen Link Gebe mal einen vorbereitet. Link, genau. Weil da können wir auch mal gucken, wer wie weiterkommen würde. Gehen wir auf die Gruppen durch und sagen einfach, wer auf welchen Platz kommt und Ja, tragen machen wir in so. dem Tipprechnen einfach irgendwelche Ergebnisse ein, sodass diejenigen halt nach vorne kommen. Frankreich, Schweiz, Rumänien, Albanien. Frankreich, Schweiz, Rumänien, Albanien. Ich würde sagen, Frankreich erster, Schweiz zweiter, dritter, Albanien. Na, warte mal, dann machen wir einfach. Frankreich 1-0, Frankreich 1-0, Frankreich 1-0. Und die Spiele, die dann übrig Genau. bleiben, gewinnt dann die Schweiz. Das ist dann halt ein Spiel, was die Schweiz nicht gewinnt gegen Frankreich, logischerweise. Ah ja, warte, ich muss ja auch auf. So, und das können wir halt wegen 0-0. Die unter beiden, obwohl doch die dritten kommen ja punktgleich weiter. Müssen Genau. wir nochmal drüber nachdenken dann. Mach Das erstmal hat. einfach alle 1, alle, wo Frankreich spielt, 1-0 und die übrig bleiben dann für die Schweiz 1-0. Genau. Obwohl, warte, hä? Dann habe ich jetzt hier einen Fehler. Ach, hier habe ich einen Fehler gemacht. Erstmal Fehler machen. Ja, das ist 9600 Punkte erstmal. Den Rest können wir ja ignorieren. Was sagst du? Albanien, Rumänien 5-5. Läuft. Also Frankreich erster, Schweiz zweiter, Rumänien dritter, Albanien vierter, ja. Das ist ja ein Audioformat, also sollte man das vielleicht ein bisschen erklären hier, was wir Ja, aber leisten. ich hab ja eigentlich Albanien nach vorne gesagt, aber ist ja egal, jetzt lassen wir ihn mal weg. England, Dann England, Russland, Russland, Slowakei, ja. Wales. Ich meine, Russland hat ja mal eine starke Mannschaft, aber es hat nicht so funktioniert bei der WM, ne? Ja. Auch mit dem Trainer nicht so. Deswegen England auf die 1, die Slowakei auf die 2, Wales auf die 3 und Russland auf die 4. Bin ich eiskalt. Eins würde ich auch erstmal sagen. Und zweiter. Slowakei oder Wales? Ich weiß ja nicht. Aber ich sag mal Slowakei, wenn wir uns einig sind. Achso, aber gegen England dürfen wir natürlich nicht gewinnen. Russland, Wales lasse ich erstmal einfach so im Raum stehen. Dann in unsere Gruppe C. Unsere Gruppe. Also klar, Deutschland auf der 1, ich würde sagen Polen auf der 2, die Ukraine auf der 3 und Nordirland crappt auf der 4 rum, wenn es da keine krasse Überraschung gibt. Ja, stimmt noch. Warum haben sie überhaupt da mitgeschafft? Ich meine, das ist ja für die schon eine große Errungenschaft, oder? Wahrscheinlich ja. Die Nordiren werden ausflippen. Trotzdem werden sie nichts reißen. Dum, dum, ich meine, selbst Island ist schon ziemlich klein, aber Nordirland, ich meine, das ist ja echt nicht viel. Bei denen. So, dann zweite Seite. Gruppe D. Spanien, Kroatien, Tschechien, Türkei. Spanien würde ich einfach auf die 1, oder? Ja, glaube ich auch. Hey, warte mal. Können die Alten noch was reißen? Ah, hier, D bis F. Spanien auf die 1. Kroatien, das ist eine heftige Gruppe. Ich würde fast tendieren, dass Kroatien und die Türkei sich um den zweiten streiten. Ja, ist die Frage. Ich würde eher Kroatien sagen. Und ich würde fast auch eher Kroatien sagen. Weil die bei der WM stärker waren. Die Türkei auf die 3 und Tschechien auf die 4. Das ist, ja, ich lasse die unteren einfach mal da wieder gleich. Erstmal nur die ersten beiden, weil dann kommt die Entscheidung, weil noch ein paar, ich glaube, die besten zwei oder drei, nee, zwei macht ja nur Sinn, die besten zwei drittplatziert kommen noch weiter mit den meisten Punkten. Da müssen wir dann noch gucken. Belgien, Italien, Schweden, Irland. Oh, Belgien, Italien, Schweden, ist auch eine fette Gruppe. Belgien, Italien, Schweden und Irland. Das ist die stärkste Gruppe, würde ich sagen. Echt? Ich finde Spanien, Kroatien, Tschechien, Türkei stärker. Naja, Schweden ist stärker als die anderen Mannschaften, glaube ich. Hä? Kroatien, die Türkei und Spanien sind ja wohl die drei starken Mannschaften und die sind ja stärker Spanien als Belgien, ist stark. Italien und Schweden. Aber Belgien ist auch stark. Also ja, Belgien und Italien, ich würde Belgien mit Kroatien vergleichen, ich glaube Spanien mit der Türkei. Was hast du gesagt? Ich rede noch über die Mannschaft und du sagst schon Ergebnisse. Nein. Ich würd Belgien mit ja, Kroatien. Ja, wie gesagt, ich wollte erst kurz die Gruppen vergleichen. Ich würde sagen, dass halt Belgien, Italien vom Leistungslevel relativ hoch sind und auch Schweden mindestens mit Kroatien mithalten kann. Die haben es ja nur nicht zur WM geschafft wegen Ronaldo. Wer? Ja. Schweden. Wegen Ronaldo. Ja, weil die, oder? War das Frankreich damals? Was? Bei der WM gab es ein Playoff-Spiel. Ja. Ja. Und da hat Ronaldo dann nochmal in der letzten Sekunde einen reingemacht. Ach so. Und deswegen war Portugal dann dabei. Und Schweden nicht, glaube ich. Schweden nicht, kann sein, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich würde sagen, Belgien erster. Belgien erster, Italien zweiter, Schweden dritter, Irland vierter. Lassen wir es so. Italien kommt weiter vor Schweden. Wir müssten mal außergewöhnlich tippen, aber irgendwie habe ich, glaube ich, da nicht so dran. Mal Italien. Na, die letzte Gruppe. Portugal, Österreich, Ungarn. Wir sagen Österreich erster. Ja, Portugal Island und zweiter. Island streiten sich um den zweiten. Island ist zweiter. Und Ungarn vierter. Ja. Portugal kommt weiter. Ich weiß gar nicht, was du in die Isländer so vertraust. Die haben die Türkei und die Niederlande fertig gemacht. In ihrer Gruppe. Wer ist doch wohl gegen Österreich schaffen? Niederlande? Ja, die sind nicht dabei. Wegen Island, weil Island zweimal gegen die Niederlande gewonnen hat. Natürlich heavy. Das war so nur Glück, das waren Elfmeter und Handelfmeter und Freistöße. Naja, also die haben schon besser gespielt. So. Okay. Wenn du das sagst, wenn der Ed Finonim das sagt, dann vertrauen wir darauf. Okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie, weil ich habe die letzten beiden Platzierten mir nicht gemacht. Ich habe jetzt bei dem ersten Achtelfinale links oben. Ja. Schweiz gegen Polen. Schweiz würde ich sagen, gegen Polen? Pro für Polen. Oh, fuck. Oder? Schweiz gegen Polen, ja. Polen weiter. Polen weiter. Nee, Schweiz weiter. Schweiz? Aber Lewandowski, der hat, der, die haben. Puh, ich weiß nicht. Aber wer spielt denn bei der Schweiz? Gibt es bei der Schweiz? Ich meine, hallo, das ist eine stabile Mannschaft. Johan Juru, Mann. Diggi. Ja, der wird bestimmt 5 Millionen Tore schießen. Nee, aber Admir Mimedi spielt da. Nee, ich finde Polen, ich weiß nicht, Piszczek spielt bestimmt auch noch, oder? Polen haben die vielleicht noch Szczęsny oder Tyton im Tor und Lewandowski. Mehr ist da doch nicht. Also Polen ist schon stärker als die Schweiz. Nee, ich lass mal Polen weiterkommen. Ich lass mal Was hast du dann? Spanien gegen? Was? Spanien gegen? Spanien? Ein Spiel darunter. Warte mal. Ich komme mit dem Turnierrechner nicht klar. Du gehst, du scrollst jetzt nach unten, nach den Gruppen. Und drückst auf Achtelfinale und dann auf den Stift. Ja. Ja, und dann hast du da verschiedene Ergebnisse. Ja. Schweiz-Polen, kannst du jetzt dein Dings da einen Dings-Sieg geben, Was weil drunter steht hier Spanien passiert hier gegen. gerade, Alter? Kosmos direkt, Versicherung. Einfach oben rechts wegklicken. Hast du die Seite gerade neu geladen? Vielleicht. Okay. Dann hab ich jetzt Spanien gegen Ungarn. Ich weiß nicht, wer gegen Ungarn in der Gruppe ist. Das musst du mir halt einfach zuhören. Ja, ich höre dir zu. Spanien gegen Ungarn, beziehungsweise Spanien gegen Portugal. Ah, nee, warte. Nee, das können dann nicht. Es können halt jetzt jede Mannschaft sein. Das ist jetzt ein bisschen blöd bei mir, weil ich halt mir nicht sicher war, wer Dritter wird. Aber ich würde sagen, Spanien kommt weiter gegen irgendeinen Drittplatzierten. Ja, auf jeden Fall. Ja. England kommt gegen. Ich war das Tschechien auch so ein Drittplatzierter. Ja, England kommt gegen den Drittplatzierten weiter. Auf jeden Oder? Fall. Ja, klar. Island gegen Italien. Island, nach dem, was ich gehört habe. Das wäre heftig. Ja, mach ich mal hier hin. Wie kann ich denn jetzt hier? Kann ich Die Tore denn von Alfred Finnbogason. hier hin? Deutschland gegen Russland erstmal pro Deutschland. Safety. Belgien, Kroatien, Belgien. Ja. Frankreich, Schweden, Frankreich. Ja. Aber Schweden ist, glaube ich, auch noch drittplatzierter, ne? Hä, Ja. warte, dann haben wir schon einen zu viel. Da habe ich bei einem nicht aufgepasst. Und Nice für Österreich gegen Slowakei. bester Podcast. Tja, naja, ist ja auch nicht so wichtig. Österreich gegen Slowakei. Die Slowakei hat natürlich auch zwei, oder? Ja. Dann eher Österreich, oder? Dann Viertelfinale. Polen, Spanien. Spanien, aber Spanien. sowas von. Und Schweiz, Spanien wäre auch Spanien. Ja. Ich würde da mal auf Polen hoffen, aber wir machen Spanien mal weiter. England gegen Island. England. Und, ah ne, eins zu früh. Deutschland gegen Belgien. Ja, bestimmt Deutschland. Wird aber heavy. Frankreich, Österreich. Frankreich. So. Spanien, England. Spanien, Spanien, England. England. Scheiß, Mann. Das ist schwierig, ich würde England sagen. Ich auch. Und dem anderen Deutschland, Frankreich. Frankreich. Leid es mir tut. Das ist, wenn die beiden Top-Spiele, würde ich sagen, schon, dann hätten wir England, Frankreich im Finale. Ja, wie ich es gesagt habe. Beziehungsweise für mich vielleicht Deutschland, England oder Deutschland, Polen. Hört meine Worte. England, Frankreich, im Finale. Wenn ihr nochmal etwas über das EM-Thema sehen wollt, zu diesen Prognosen, schaut auf jeden Fall auch auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es nämlich ein FIFA-Video dazu, wo wir uns lang und breit darüber unterhalten. Genau. Genau. Wir könnten noch ein bisschen über Bundesliga-Transfers quatschen oder hast du noch Bundesliga. was? Wo genau steht jetzt Transfers? Ja, das steht da bei Wechselbörse. Ja, ich dachte jetzt, es gibt so, bei Bundesliga gibt es ja eine App, so einen Reiter. Naja, gut, dann halt nicht. Es gibt einfach Sachen, die finde ich krass. Unter anderem eben, dass Marc Bartra einfach zu Dortmund geht und Ron-Robert Zieler trotz 0,0 Perspektive zu Leicester City. So, ja. Wo der absolute Warte, Fanliebling. ich mache mal bestätigte Transfers hier. Das war Schmeichelschild. Bartra, ja, ist ein Versuch wert auf jeden Fall. Naja, glaube ich auch. Zieler, warum nicht? Weil Peter, nee, Peter, Kaspar Schmeichel. Ja. Die absolut unangefochtene Nummer 1 da ist und einer der heftigsten Fanlieblinge in Leicester. Ja. Er geht da als zweiter Torwart hin. Ja, klar. Der hätte, Warum glaube ich, noch nicht? andere Vereine haben können. Wo er hätte. Ich weiß nicht, ob er so viel an. Oder? Ich Also, weiß ich glaube, nicht. dass es andere Vereine gibt, die ihn auch genommen hätten. Ja, aber wer denn? Gibt es in der Bundesliga einen Verein, der einen Torwart sucht? Und der sich dann Zieler kaufen würde, der wahrscheinlich genauso teuer ist wie, weiß ich, Leno oder. So. Aber ich glaube, dass das jetzt. Außerdem, keine Ahnung. Finde ich Ist stressig. Versuch wert? Ja, keine Ahnung. Klar, Patrick Weihrauch. Ist das ein Wechsel oder ist das eine Laie? Wer Weihrauch Ja. wechselt. Aber Sicher? das ist ja un ja, weiß ich. Und das ist aber Okay. unwichtig, meiner Meinung nach. Naja, weil zu sagen, keine Ahnung, weil hier steht ja nur Wechseln. Eggestein, Öztunali, alles nicht wirklich interessant. Was viel interessanter ist, Ilkay Gündogan zu Manchester City. Und er sagt, ja, nur wegen Guardiola. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Krasser Trainer, trotz allem. Was passiert eigentlich, wenn links so ein Logo ist, also ist jetzt zum Beispiel Bremen und rechts steht Wechsel von Werder Bremen? Ja, weil dann geht er ist von dann Junioren einfach von der unteren Mannschaft oder was? Ja. Nach oben, okay. Gibt es irgendwas Interessantes? Das ist immer noch hier Spannendes. Loris Karius zu Liverpool. Und Xhaka zu, Xhaka zu Arsenal. Da freue ich mich drauf. Für nächstes Jahr FIFA kann man da auf jeden Fall. Naja, ich glaube, es funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ja, aber du wirst erstmal eine hochbewertete Karte kriegen. Das heißt, ich habe nächstes Jahr in FIFA einen guten ZM, den ich mir am Anfang kaufen kann. Freut mich. Und ich fand Xhaka auch nicht so krass. Also, haben wir einen Manager-Modus verkauft? Nee, ne? Wen? Xhaka. Wenn am Ende? Tatsächlich, an dieser Stelle der Verweis natürlich auf unseren YouTube-Kanal, da gibt es einen coolen Manager-Modus FIFA 16 mit Borussia Mönchengladbach. Ja. Was sehe ich hier noch? Eine Gerhard zu Wolfsburg, alles klar. Konstantin Rausch noch, zu Köln. Ja, das ist ja nichts Wichtiges. Also, zu Dulli ist jetzt noch Hummels, aber das sollte jetzt jedem bewusst Hummels sein. Hummels zu Bayern, das weiß, glaube ich, echt jeder. AfDJ kommt zurück aus Graz. Ich darf einfach nicht ältere Transfers lauen. Es gibt auch nicht Nordwald zu West Ham. Er spielt ja auch für Russland, ne? Hä? Als ob. Oder? Irgendjemand war Nordwald, denn bitte? Es war einer, der irgendwie russische Verwandte hatte und jetzt kürzlich die russische Staatsbürgerschaft beantragt hat, um zu spielen. Ich weiß nicht genau. Es war irgendjemand mit N. Egal. Vielleicht vertue ich mich da auch, aber es war irgendwie mit N. Die Geschichte habe ich jedenfalls gelesen. Naldo zu Wolfsburg. Oh, zu Schalke. Zu Schalke, ja, das ist so ein bisschen blöd dargestellt. Kann man machen. Ja, vor allem. Janik Gerhardt zu Köln und Kevin Vogt nach Hoffenheim. Haben die Köln jetzt überhaupt noch irgendeinen Sechser? Ja, naja, die haben sich irgendwie mitgeholt haben. Noch nicht. Nur Rausch haben sie geholt. Weil ob der als Sechser fungiert, ist Trop, nicht bitte weil hier bei mir steht Jaroslav Troppen, nee, und da steht aber nicht, steht nicht Wechsel zu. Nee, der hat aufgehört. Ja, aber er steht ja auch nicht vereinslos oder so. Oder endet nee, der Karriere. Weil der arbeitet jetzt im Bereich von, also in irgendeinem Jugendding-Bereich von Hamburg. Achso, also quasi Wechsel zu, okay. Er bleibt beim HSV. Sanchez zu Bayern, habe ich noch gar nicht so viel drüber gehört. Renato Sanchez. Hört sich nach so einem Transfer wie Coman an. Also ganz schön geil. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Würde ich jetzt mal sagen. Dani Da Costa von Ingolstadt zu Leverkusen. Ich glaube, das passt so ein bisschen zusammen. Eine Alternative. Messi kommt zurück. Für die rechte Außen da. Für Hinteregger hat es bei Gladbach leider nicht gereicht. Oh Mann. Der hat kein Tor geschossen? Hier. Ein Eigentor. Mehr hat er nicht gelassen, der Junge. Bremen hat Justin Eilers gekauft. Erinnerst du dich an den? Den Stürmer? Ist Stürmer. Bei Dynamo Dresden. Ja, ich weiß wer. Zentraler Stürmer ist der. Ja. Zum Blonder. DFB-Pokal gegen Schalke. Was soll mir das jetzt sagen? Dresden ist relativ weit gekommen. Ich weiß nicht, letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Gott, ich komme schon immer durcheinander. Aber da war der ziemlich gut. Der hat jedes Spiel ein Ding gemacht und die haben ein, zwei Bundesliga-Vereine rausgekickt. Nicht schlecht. Die Davi zu Wolfsburg, das könnte funktionieren. Weiß man aber auch schon seit längerem, glaube ich. Naja, ich scroll ja nur weiter Kerem weg. Kerem Demir bei. Der war bei Fortuna Düsseldorf richtig. Also kommt jetzt nach drei. Ja, die Liste zu Ende. Ah. Piotr Tuchowski. Noch irgendwelche Bobby Wood zum HSV. Geil, freue ich mich drauf. Ja, weil der ist, glaube ich, nicht schlecht. Union Berlin. Ja. Hat er irgendwie so 17 Tore gemacht oder so. Und Ousmane Dembélé zum BVB. Wie heftig ist das denn? Ja. Der von allen gejagt wurde. Real, PSG, Bayern und eben Dortmund. Finde ich heavy, dass die ihn gekriegt haben. Aber der wollte tatsächlich aktiv zu Dortmund. Er hat gesagt, ich möchte dahin. Kann funktionieren. Ja, kann gut funktionieren. Kann aber auch in die Hose gehen. Kann auch blöd nach hinten losgehen. Also zum Beispiel, das letzte Mal erinnere ich mich, so, als ich so Artikel gelesen habe, so alle europäischen Vereine, so aus England, Deutschland, Spanien, waren an Ødegaard damals ran, weil der so heftig war. Ja, ja. Das kam halt ja 2 Jahre bei Real und hat nichts gerissen. Kann man mal festhalten. Marco Höger zu Köln. Da ist der Sechser, den ich gerade gesucht habe. Matip zu Liverpool. Im Gespräch ist noch Rode. Wird vielleicht zu Dortmund wechseln. Ach genau, zu Dortmund. Dann haben sie mal wieder einen Sechser. Ne? Und Lennart zu Pauli. Von Pauli zu Bremen. Ja. Ansonsten ist, glaube ich, hier nicht mehr viel, oder? Oh, und also Köln will diesen Salif Sané von 96 kaufen, da wäre dann der zweite Sechser, den ich vermisst habe. Weinzel zu Schalke, Dirk Schuster genau, zu Darmstadt und, pass auf, Hasen, nee, Hüttl. Hasenkürtel. Hasenkürtel. Der heißt der RB Leipzig. Ja. Heavy, heavy, heavy. Und zwar, weil er sagt, er möchte um Titel mitspielen, unter anderem um den DFB-Pokal. Titel. Ja. Weiß ich ja, nicht, klar. Ob Leipzig jetzt in der ersten Saison direkt diese Ambition hat. Ja. Aber wenn er das jetzt aufbauen also, würde. Also keine Ahnung, die haben natürlich, die wollten auch direkt in die Bundesliga aufsteigen, haben es halt nicht direkt geschafft. Mit Geld kannst du halt einfach nicht alles kaufen. Ja, obwohl ich es in den Ansätzen doch gut finde, dass die sich jetzt nicht sagen, ja, wir haben jetzt Geld, wir gehen jetzt einfach mal hin und kaufen halt, wenn wir jetzt aufsteigen, einfach mal von den ersten, keine Ahnung, einfach 1, 2, 3 gute Spieler ab und gut ist, sondern dass sie sich, wenn sie Spieler kaufen, auf die Jungen fokussieren. Da muss man vielleicht gucken. Ansonsten ist ja gar nicht... Naja, aber das ist schon besser. Also es ist ja gar nicht so viel los aktuell. Jetzt ist erstmal Sommerpause, schön, EM steht vor der Tür. Ist, glaube ich, alles relativ chidi-midi. Und Arsenal jagt Vardy, Jamie Vardy. Naja, gut. Das sind so Transfergerüchte, die noch nichts sagen. Ich weiß das ja nicht. So, ansonsten, und Am Ende? Können wir eigentlich auch nochmal ganz kurz über die Tabelle reden. Bundesliga-Tabelle, oder? Ja, so wie wir es erwartet oder so wie es ich erwartet habe. Ganz ehrlich, ich bin allein mit der Position des HSV dieses Jahr so zufrieden. Ich nehme eh keine ab mit 41 Punkten Platz 10. Hammergeil. Also wenn das Witzige ist, ich habe gerade nicht genau gelesen, habe auf Fairplay-Tabelle stattdessen gedrückt. Aber es ist interessant, die ist gar nicht viel verändert, außer dass er Dortmund Erster ist. Klar Erster. Weil die halt keinen Platzverweis hatten. Aber dann Bayern, Gladbach, Mainz. Und unten Frankfurt, Darmstadt, Augsburg, Ingolstadt. Ingolstadt wahrscheinlich auf Platz 18. Nee, auf 15. Tatsächlich. Aber halt also die haben relativ viele gelbe Karten. Eine gelb-rote und Dings. Direkt gefolgt vom HSV, direkt nach dem HSV, der insgesamt sogar 3 Platzverweise hatte. Ja, und zwar Adler. 2-mal rot und 1-mal gelb-rot. Juru war gelb-rot, dann Adler direkt gelbe Karten, rot und was noch? Irgendwie 2-mal gelb-rot und 1-mal rot. Nee, 2-mal rot und 1-mal gelb-rot. Ja, ich erinnere mich nur an eine glatte rote und eine gelb-rote. Die dritte wird irgendwann gewesen sein. Irgendwann gewesen sein. Ich erinnere mich echt nicht. Ja, aber es ist relativ ähnlich, ja, keine Ahnung. Torjäger, das Leber ist gemacht, ne? 30 Tore, Junge. 30 fucking Tore. Das ist doch mal eine gute Marke. Aber ich meine, mit 25, ne? Da wäre Ober auf manchen Songs auch mit Abstand Erster gewesen. Letztes Jahr wurde einer mit 17? Okay, 16, so. 17? Irgendwie so, Meier. Und Müller hat auch noch 20. Und dann Chicharito allein mit 17, von denen er, glaube ich, 10 Elfmeter geschossen hat. So. Ja, aber das Ding ist doch einfach, letztes Jahr wurde einer mit 17 oder so Torschützenkönig. So Modest hatte ich gar nicht auf Schirm, der hat auch 15. Auch nicht. Kalou 14. Pizarro, gut, den hatte ich im Kopf, 14. Geil. Sandro Wagner 14. Didavi 13. Ein Stuttgart-Spieler. Lass mal gucken, wann kommt der erste Hamburger? Ah, Nikolai Müller mit 9. Das ist unser bester Torschütze. Gut, dann Lass auf der zweiten Seite, ne? Lass sogar mit 8. Auch noch auf der zweiten Seite. Und dann wird es ganz dünn. Michael Gregoritsch mit 5. Aber das Witzige ist, so der dritte Bayern-Spieler ist auch relativ weit, ganz weit hinten. Und wo? Seite 3. Coman mit 4. Ja, irgendwie so. Der nächste ist doch genau, Coman mit 4. Und dann Costa mit 4. Und dann Robben mit 4. Robben mit 4, Vidal mit 4. Dann kommt Paar mit 4. Götze mit 3. Ja. Aber irgendwie so, also da gibt es schon zwei, die gerade Dinger gemacht haben. Ja, der holt wie so viel geschossen wie Götze, der Noob, ey. So. Juru hat 2 Tore geschossen. Krasser Scheiß. Und Iron Hunt hat auch 2 Tore geschossen, davon einen Elfmeter auf jeden Fall. Den anderen bestimmt auch Elfmeter, weiß ich nicht mehr. Warte, ich bin gerade bei Dings hier bei. Auch geil. Johann Juru hat genauso viele Tore geschossen wie Franco Di Santo. Lustig. Hä, warte, überlese ich den gerade? Nur nee, der ist hier einfach nicht. Ich dachte echt, Dings, wie heißt der? Hat viele Elfmeter geschossen, Richtung, aber er hat gar. Hä? Also, der gar keine Elfmeter geschossen hat. Das ist eine Lüge. Das kann ich mir auch schlecht vorstellen. Hartmann hat 8 Elfmeter-Tore, ja. Verhaag 6. Ja, Müller 5. Pizarro 5. Ja, ich habe jetzt von vorne Aubameyang 3. Und dann. Irgendwie hier, zweite Seite. Leverkusen, Çalhanoğlu 1. Hä? Ich habe echt gedacht, dass der mindestens mal einen gemacht hat. Ich hätte viele einfach verschossen. Ja, ich hätte alle verschossen. Aber ich dachte echt, dass ich irgendwann. Naja. Und Torhüter. Warte. Nach was ist. Achso, wie viel gehalten wurden? Ja, 2 gehalten, Karius und 1. Wer hat am meisten Elfmeter-Tore gefangen? Jan Sommer 7. Ron Oberzieler 7. Vitor Felix 6. Wer? Wer hast du gerade zuletzt vorgelesen? Felix Wiedwald. Ich habe Vitaj Felix verstanden. Nein, okay. Ich habe Felix, Wiedwald Felix gesagt. Und selbst Neuer hat einen bekommen. Und Trobny hat auch nur einen bekommen. Und Hürzel hat auch nur einen bekommen. Und Trobny hat vor allem einen gehalten. Und Adler hat nur 3 bekommen. Und HSV hat insgesamt 5 bekommen. Hürzel hat. Aber es haben alle, also ich meine, das ist auch eine Kunst, dass man mit 3 Torhütern quasi, mit 3 Torhütern, 3 Torhütern, mal einen Elfmeter aufs fängt. Da ist der dritte Platzverweis. Spahic gegen Köln. Ja, Spahic ist Spahic, ne? Ja, doch, da gab es dann den Elfmeter, den Hürzel gekriegt hat. So, jetzt macht das wieder Sinn Hürzel. In meinem Kopf. Hürzel. Hürzel. Ja, ja. Ich feier Menschen. Noch irgendwas. Elf des Tages, Nominierung HSV 11, letzter Platz. Wo? Elf des Tages. Da geht's rechts in der Tabelle, Berufung. HSV ganz unten. Ja, wow. Aber immerhin 11 Spieler. Nicht schlecht. Ja, von 34 mal 11. Ja, also, läuft. Gut, das ist jetzt kein Unterschied zu 14 mit Darmstadt. Also, das ist die untere Hälfte ist alles gleich. Mich würde mal interessieren, wer da nominiert wurde. Am häufigsten wurden nur Hummels, Lewandowski und Mkhitaryan. Müller, Daoud, Costa, Leno und so nominiert. Jetzt kommt denn der erste HSV-Spieler. Da muss ich jetzt gucken. Adler, 3-mal. Echt jetzt? Ja. Jetzt mal auf den HSV klicken, oder? Nee. Nee, ich klicke gleich die Liste durch. Dann Giroud 2-mal. Wo siehst du das? Lasogga 2, du musst oben auf Spieler gehen und dann durchscrollen. Lasogga 2-mal. Auf Spieler. Ja, oben steht doch bei Berufung Verein und Spieler. Und das ist die Tabelle da. Und da ist Gregoritsch 1-mal. Ah, da. Holtby 1-mal. Ja, Gregoritsch jetzt am letzten Spieltag. Nikolai einmal. Ostrolek einmal. Ostrolek. Was hat der denn geleistet? Und Niklas Stark einmal. Hä, der hat nicht mal ein Tor geschossen. Warum wurde Ostrolek dann bitte? Hä, warum sollte ich auch ein Tor schießen? Ist der nicht Außenverteidiger? Ja. Ja? Ja, warum sollte man den denn bitte nominieren? Hä, ja, weil es vielleicht keinen besseren Außenverteidiger an dem Spieltag gab. Dann spielt mit dem Dreieck. Und Leute, die halt immer mehr Tore geschossen haben als er, logischerweise. Mann des Tages. 34. Spieltag. Michael Gregoritsch. Ja, hat dann 3 Tore. Nee, 2 Tore. Da ist der HSV sogar auf Platz 3 mit 3 Nominierungen des Spieler des Spieltags. 3 Nominierungen? Adler 1-mal auf Platz 4. Mit allen anderen, die auch einmal nominiert wurden. Geil. Na gut, wir sind jetzt 1 Stunde am Aufnehmen. Ah, ja. Das reicht auch einfach dann nur für diesen Cast heute. Was? Wir müssen doch noch sagen, dass wir voll eine neue Sache haben auf unserem Kanal. Willst du es sagen? Ich würde sagen, ihr schaut euch das einfach alles an. Punkt für Punkt. Ja, genau. Ihr müsst euch angucken, wie ich Yoshi fertig mache in unseren Battles zum Beispiel. Zum Beispiel bei Yoshi vs. Fun, genau, eine neue Serie auf unserem Kanal, in dem wir uns in anderen Spielen auf die Schnauze geben. Schaut auf jeden Fall da vorbei. Oder auf bei Counter-Strike. Neuen Playlist. Shift Happens. Road to Glory, Shift Happens. Oder bei Rocket League. Richtig geiler Scheiß. Oder bei FIFA. Halt dein Maul. Jetzt bitte. Gut. Nee. Doch. Nee. Okay, dann gehe ich jetzt einfach. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Okay, das war's jetzt. Ja, das war's. Du bist raus. Buddy was kicked out of your channel. Tschüss. Tschüss.